Das waren gerade zwei Facetten ihrer Gesangskunst. Zuerst eine Demo-Version von Me and Bobby McGee, aufgenommen am 28. Juli 1970. Janis Joplin sang und spielte Gitarre. Dieses Demo erschien vor 7 Jahren erstmalig in einer 3-CD-Sammlung mit teilweise raren Aufnahmen. Die Oldtime-Jazzband, die gerade zu hören war, war die von Dick Oxted. Janis Joplin war die gefeaturete Solistin. Den Standard haben vielleicht einige wiedererkannt. Walk Right In heißt er. Und diese Aufnahme entstand 1965 in San Francisco. 2 Jahre vor Janis Joplins erstem nationalen Erfolg. Nur ein Jahr später entstand die nächste Aufnahme. Genauer gesagt am 28. Juli 1966. Janis Joplin war fest bei einer anderen Band aus San Francisco eingestiegen. Seit etwas mehr als 6 Wochen. Mit dieser Nummer beendet die Band einen ihrer Sets an diesem Abend.